Ich fühle dich wie den Wind auf meiner Haut. Ich schließ die Augen, alles ist mir so vertraut. Mein Körper bebt mit jedem neuen Atemzug. Berührst du mich, bekomme ich von dir dann niemals genug. Wie ein Yes hast du mein Leben auf den Kopf gestellt. Wie ein Yes kamst du in meine kleine Welt. In mir fährt alles Achterbahn. Du machst mich süchtig wie im Wahn. Ich will nur zu dir und alles in mir dreht sich wie im Kreis. Mir wird kalt und heiß. Ich frag mich, ist das alles nur ein Traum? An deiner Hand flieg ich mit dir durch Zeit und Raum. Ein Abenteuer, ich begib mich in Gefahr. Ein Meer aus Illusionen, oder ist es wirklich wahr? Wie ein Yes hast du mein Leben auf den Kopf gestellt. Kamst du in meine kleine Welt. In mir fährt alles Achterbahn. Du machst mich süchtig wie im Wahn. Ich will nur zu dir und alles in mir dreht sich wie im Kreis. Mir wird kalt und heiß. Mein Körper bebt mit jedem neuen Atemzug. Berührst du mich, bekomme ich von dir dann niemals genug. Wie ein Blitz hast du mein Leben auf den Kopf gestellt. Wie ein Blitz kamst du in meine kleine Welt. In mir fährt alles Achterbahn. Du machst mich süchtig wie im Wahn. Ich will nur zu dir und alles in mir dreht sich wie im Kreis. Mir wird kalt und heiß.